Jetzt sind nochmals fast 40 Millionen Datensätze hinzugekommen, die Cambridge Analytica bei Facebook abgesaugt hat. Diese Information stand in einer Pressemitteilung, die das soziale Netzwerk herausgegeben hat. Ganz am Ende der Mitteilung musste das Unternehmen eingestehen, dass nicht die Daten von 50 Millionen Nutzern abgeschöpft wurden, sondern von vermutlich 87 Millionen. In der jetzt verbreiteten Erklärung teilt Facebook außerdem mit, dass es weitere Veränderungen beim Datenschutz geben wird. Auslöser dürfte aber nicht der Cambridge Analytica-Skandal gewesen sein, sondern die Europäische Union, denn deren Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft und an die muss sich auch so ein großes Unternehmen wie Facebook halten. Sprich, die meisten der neuen, jetzt verschärften Regeln sind wohl auf europäischen Druck zustande gekommen.